Metapolitik, das ist ein sperriger und reichlich abstrakt daherkommender Begriff, unter dem sich viele nichts, jedenfalls nichts Konkretes vorstellen können. Erschwerend kommt hinzu, dass dieser Topos heute nahezu vollständig in jene politikwissenschaftliche Denkschemata eingebunden ist, die echtem politischen Interesse eher abträglich als förderlich ist. Handelt es sich doch nach einem Bonmot von Arnold Bergsträßer bei der Politologie um, Zitat, die Kunst, eine Sache, die jeden interessiert und die keiner versteht, so ausdrücken zu können, dass sie jeder versteht und sie keinen mehr interessiert. Zitat Ende. Im Lichte dieser schwierigen Ausgangslage erscheint es mir geboten, dem Rokoko der politologischen Regelhaftigkeit nicht allzu nahe zu kommen und, wenn Sie gestatten, mit einer persönlichen Reminiszenz zu beginnen. Zu meinen ersten Erinnerungen an das Politische gehört die Bundestagswahl in Westdeutschland im Jahre 1972. Ich stand damals im 13. Lebensjahr und besuchte seit 3 Jahren das Lessing-Gymnasium in Mannheim. Uns Schülern war zwar aufgefallen, dass es schon kurz nach dem ersten Wahlsieg der SPD im Jahre 1969 zu einem merkwürdig schnellen Verschwinden älterer Lehrer und einer zügigen Neubesetzung durch jüngere, durchweg fortschrittlich auftretende Kollegen gekommen war. Welche Spuren die Kulturrevolution der 1960er Jahre in dem staatlichen Gefüge der Bundesrepublik hinterlassen hatten, konnte man indes nirgends besser beobachten als bei jener Brandwahl 1972. Die Älteren von Ihnen entsinnen sich sicherlich noch an den ein oder anderen Slogan, der von den Plakatwänden herabstrahlte. Willi wählen, Deutschland wählen, Bürger für Brand und, aus heutiger Sicht erstaunlich patriotisch, Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land, wählt Willy Brandt. Ich verstand damals nichts von politischer Theorie und hatte natürlich auch noch nie etwas von Metapolitik gehört. Mir fiel aber auf, dass es der führenden Regierungspartei SPD in den Medien, auf den Straßen und nicht zuletzt an unserer Schule gelungen war, eine zusätzlich von zahllosen Wählerinitiativen befeuerte Kampagne loszutreten, die den Anschein erweckte, dass es um mehr gehen müsse, als darum, den Wähler zu veranlassen, bei der richtigen Partei sein Kreuzchen zu machen. Auffallend war zudem, dass SPD-Anhänger mit Ansteckern oder sogar mit namentlich gekennzeichneten Wahlanzeigen in der Presse ganz offen und häufig mit einem emotionalen Timbre unterlegt Flagge für Brand zeigten. Anhänger des CDU-Kanzlerkandidaten Barzel hingegen ließen es an öffentlichem Bekenntnismut fehlen und lieferten stattdessen aus dem Anonymen heraus einen weitgehend sterilen Wahlkampf ab. Insgesamt war über die parteipolitisch gefärbten Verlautbarungen in Presse und Rundfunk hinaus eine Stimmung entstanden, bei der jeder Brandgegner schnell in den Geruch kommen konnte, er führe Böses im Schilde. Brand wurde dann bei der Wahl selbst mit knapp 46% SPD-Stimmen als Bundeskanzler bestätigt. Das war zwar das beste SPD-Wahlergebnis aller Zeiten. In den Wochen oder Monaten zuvor, vor der Wahl, schien aber in der Öffentlichkeit eine weit höhere gefühlte Zustimmung zu Willy Brandt in der Luft gelegen zu haben. In jedem Fall, und damit kommen wir zu dem Thema, beruhte das Wahlergebnis nicht auf einer rationellen Überzeugung des Wählers von der vermeintlich besseren politischen Programmatik der SPD, sondern auf einer Art kultureller Magnetwirkung zugunsten eines von Brand verkörperten Lebensgefühls der Linken. Dieser war es gelungen, den politischen Gegner als knöchern, rückständig und potenziell gefährlich hinzustellen, während man sich selbst erfolgreich mit den Federn jung, modern und zukunftsgewandt geschmückt hatte. Es konnte kein Zweifel sein. der mit dem Friedensnobelpreis ausgestatteten und von der intellektuellen Szene in Medien- und Kunstbetrieb hofierten Idolfigur Brandt war es gelungen, worauf es in der Politik spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts zur Erzielung nachhaltiger Erfolge ankommt. Nämlich der Masse das unwiderstehliche Gefühl, den Glauben zu vermitteln, man selbst stehe auf der Seite der kommenden Dinge, während der Waggon des politischen Konkurrenten schon längst von der Lokomotive des historischen Fortschritts abgehängt worden sei. Wesentlich erschien weiter, dass die konkrete Stimmabgabe des einzelnen SPD-Wählers am Wahltag zeitlich und ursächlich erst ganz am Ende einer Kampagnenkette lag, die Monate, zum Teil sogar Jahre zuvor auf der metapolitischen Ebene eingefädelt worden war. Ich bin diesem Phänomen damals nicht mehr weiter nachgegangen. Dazu fehlten mir auch die intellektuellen Bordmittel. Als ich mich Ende der 1970er Jahre als junger Student politisch einzulesen begann, hatte ich allerdings bald Gelegenheit, mich der geschilderten Vorgänge aus dem Jahre 1972 zurückzuerinnern. Es war insbesondere die französische Nouvelle Droite, von der neue geistige Impulse ausgingen und die für die Misserfolge der 1960er und 1970er Jahre auf Seiten der Rechten in Frankreich und Deutschland eine bündige Erklärung gab, die mich überzeugte. Politische Herrschaft stützte sich auf die psychologische Unterstützung durch die Massen, auf eine in der Masse zerstreute kulturelle Macht. Derjenige, der politisch verändern wolle, müsse zunächst diese kulturelle Zitadelle erobern. Demgemäß riefen Alain de Benoist, Pierre Krebs und Guillaume Fay zur Kulturrevolution von rechts, zum langen Marsch durch die metapolitische Wüste auf. Das ist auch heute, 35 Jahre später, nicht nur eine reizvolle, sondern vor allem auch zur Erringung politischer Erfolge unabdingbare Aufgabe. Die nachfolgenden Ausführungen wollen zunächst den Begriff der Metapolitik kurz theoretisch herleiten. Im Anschluss daran soll eine metapolitische Bestandsaufnahme am Beispiel der Bundesrepublik vorgenommen werden. Im dritten Teil wird die parteipolitische Sackgasse, in der viele oppositionelle Strömungen enden, näher ausgeleuchtet. Abschließend sollen dann die Chancen und Grenzen rechtsintellektueller metapolitischer Arbeit unter den gegebenen Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland in den Blick genommen werden. Erstens, theoretische Herleitung. Um was geht es bei dem Begriff der Metapolitik überhaupt? Zur Beantwortung dieser Frage erscheint zunächst ein Rückgriff auf die klassischen Begriffsbestimmungen Max Webers über Macht und Herrschaft geboten. Während Macht ganz allgemein, Zitat, jede Chance bedeutet, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruhe, Zitat Ende, stelle Herrschaft nur jene Formen der Machtausübung dar, die von den Machtunterworfenen bejaht und anerkannt würden. Herrschaft sei somit die, Zitat, Chance für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam bzw. Fügsamkeit zu finden. Zitat Ende. Auf die Motive dieser Fügsamkeit, die von dumpfer Gewöhnung bis zu zweckrationalen Erwägungen reichten, käme es, so Weber weiter, nicht an. Ausreichend für ein echtes Herrschaftsverhältnis sei, Zitat, ein bestimmtes Minimum an Gehorchen wollen, Zitat Ende. Also ein eigenes Interesse des Machtunterworfenen am Gehorchen. Seien diese Voraussetzungen gegeben, werde der Herrscher und die von ihm und durch ihn repräsentierte Ordnung als legitim anerkannt. Demgemäß stelle es gewissermaßen die Gretchenfrage für jede Herrschaft da, ob es ihr gelinge, Zitat, den Glauben an ihre Legitimität zu erwecken und zu pflegen. Zitat Ende. Projiziert man diese Weberschen Kategorien auf die Ebene des Staates, so ergibt sich, dass dieser unter den Bedingungen der Moderne beständige Herrschaft letztlich nicht, jedenfalls nicht allein, gründet auf Autorität, auf die gesetzliche Möglichkeit zu physischer Gewalt über den Bürger und auch nicht auf die heute ins Unendliche gesteigerte technische Macht, den Einzelnen elektronisch zu überwachen. Das Geheimnis echter politischer Herrschaft beruht vielmehr darauf, den Willen des Citoyens so zu beeinflussen, dass er aus freien Stücken der staatlichen Herrschaft zustimmt. Auf der Basis dieser Analyse formulierte der italienische Marxist Antonio Gramsci in dem Jahrzehnt zwischen 1926 und 1936, Mussolini hatte ihn zwar ins Gefängnis werfen lassen, ließ ihn dort aber seine Bücher schreiben, seine Theorie der Metapolitik. Danach umfasst Metapolitik das Hinter, Meta, griechisch dahinter, das hinter der Politik Befindliche oder, leicht angeheideckert, das jenseits des politisch Seiende. Analog der strafrechtlichen Figur des Täters hinter dem Täter kann man Metapolitik also auch definieren als die Politik hinter der Politik. Sie begreift als wesentliches Herrschaftselement die kulturelle Macht des Staates, also seine Fähigkeit, sich auf geistige, ethische und traditionelle Werte zu stützen, die von der Mehrheit der Bürger bejaht wird, die sich im Gewaltmonopol des Staates widerspiegelnden Zwangsmöglichkeiten sind nach Gramsci dieser metapolitischen Machtvollkommenheit nachgeordnet. Denn der repressive Staat sei nur, Zitat, ein vorgeschobener Schützengraben, hinter dem eine robuste Kette von Befestigungswerken und Kasematten liege. Zitat Ende. Umgekehrt könne eine Gruppierung, die politische Macht anstrebe, nur obsiegen, wenn es ihr zuvor gelinge, den kulturellen Überbau einer Gesellschaft in den Griff zu bekommen. Bevor also beispielsweise eine politische Partei nachhaltigen parlamentarischen Erfolg bei Wahlen erzielen könne, müsse dazu zuerst der vorpolitische Boden bereitet werden. Und hierfür sei nichts wichtiger als Einfluss auf die Denk- und Verhaltensweisen der Zivilgesellschaft zu gewinnen. Diese kulturelle Hegemonie, quasi die Lufthoheit über die Köpfe und Herzen der Menschen, sei stets wichtiger als die parlamentarische Mehrheit als solche. Denn wenn man, so Gramsci weiter, den Kulturkrieg gewinne, dann stelle sich parlamentarischer Erfolg früher oder später automatisch ein. Im umgekehrten Falle, also dem Eintagserfolg einer politischen Partei ohne eine solche kulturelle, metapolitische Verankerung im Wahlvolk, verschwinde die nominelle Machtstellung durch ein Parlamentsmandat in der Regel genauso schnell, wie sie entstanden sei. So viel zu Gramsci und so viel zur Theorie der Metapolitik. Ich komme nun zweitens zur metapolitischen Bestandsaufnahme am Beispiel der Bundesrepublik. Überprüft man dieses gramschistische Axiom von der zentralen Bedeutung kultureller Hegemonie zur Erlangung politischer Macht am Beispiel der Geschichte der Bundesrepublik auf seine Stichhaltigkeit, wird man feststellen, dass die Analysen Gramschis auf der ganzen Linie ins Schwarze treffen. Als Meilensteine metapolitische Erfolge können insoweit ohne Anspruch auf Vollständigkeit genannt werden. Die Re-Education 1945 fortfolgende, die Frankfurter Schule 1950 fortfolgende, die Vergangenheitsbewältigungsmaschinerie 1960 fortfolgende, die marxistische Kulturrevolution 1968 fortfolgende, die grün-alternative Bewegung 1980 fortfolgende, die multikulturellen Bekehrungsversuche spätestens seit 1990 fortfolgende und schließlich die Gender-Mainstreaming-Propaganda 2000 fortfolgende. All diese Strömungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie den erfolgreichen Versuch unternommen haben, die Deutschen freiwillig dazu zu bringen, sich von der Lebensart, von den Grundüberzeugungen und von der Charakterhaltung ihrer Väter und Vorväter zu verabschieden und sich einem Lebensstil zuzuwenden, bei dem einstmals allgemein anerkannte Werte wie Nation, Volk, Familie, Glaube, Treue, Demut, Aufopferungsbereitschaft etc. bestenfalls der Lächerlichkeit preisgegeben, wenn nicht gar als protofaschistisch oder ähnliches diffamiert werden. Diese radikale Veränderung der Anschauungen, diese Charakterwäsche der Deutschen ist also gerade nicht durch staatliche Zwangsgewalt von oben, sondern durch allmählichen, graswurzelartigen Zuwachs von unten herbeigeführt worden. Natürlich ist es in Kenntnis der massenpsychologischen Methoden der Moderne berechtigt, hinter diese Freiwilligkeit des Einzelnen bei einem solchen Kulturumbruch ein Fragezeichen zu setzen. Denn dieser vermeintlich freie Wille steht unter permanentem Beeinflussungsdruck der öffentlichen Meinung. Ebenso richtig ist die Feststellung, dass die Manipulation nach Arnold Gehlen, die Kunst, jemanden zu einem Zweck zu gebrauchen, den er nicht kennt, dass diese Manipulation heute eine Hauptrolle bei der Beherrschung der Massen spielt. Für unsere Betrachtung über die gramschistische Schlüsselrolle der Politik, der gramschistische Schlüsselrolle der Kultur bei dem Kampf um die politische Macht, spielt dies aber nur eine nachgeordnete Rolle. Wesentlich in unserem Zusammenhang ist, dass das Herrschaftsgefüge der BRD auch im Jahre 2015 darauf gründet, dass die Mehrzahl der Bürger in Westdeutschland noch mehr als in Mitteldeutschland im Wesentlichen davon überzeugt ist, im richtigen Staat zu leben. Dieses Grundeinverständnis des Homo Bundesrepublikanensis mit den ihn umgebenden, finanziell häufig komfortablen, jedenfalls ausreichenden Verhältnissen, dieses Wohlfühlen in der sozialen Haut der Bundesrepublik ist das entscheidende Fundament, auf dem dieser Staat beruht. Es kann daher nicht Wunder nehmen, dass die Verantwortlichen in Politik und Medien alles unternehmen, dieses regelmäßig von Empörungswellen über irrelevante Ersatzthemen zusätzlich befeuerte politische Wellnessgefühl zu erhalten. Dazu gehört, dass man staatlicherseits denjenigen Tendenzen entschlossen gegenübertritt, die den Bürger davon überzeugen wollen, die obwaltenden Verhältnisse verdienten seine Befürwortung überhaupt nicht. Wer sich nicht von dem Wunschdenken des politischen Underdogs beherrschen lassen will, kommt um den betrüblichen Befund nicht herum, dass dieses metapolitisch gesteuerte und ökonomisch mit Brot und Spielen unterfütterte BRD-Erfolgsrezept jedenfalls derzeit noch nicht an sein Ende gelangt ist. Es gibt zwar ein wachsendes Unbehagen an der Bundesrepublik und in der Bundesrepublik. Dieses Unbehagen, dieses bislang nur temporär auftretende flaue Gefühl in der Magengegend, hat aber, jedenfalls soweit ich sehe, noch nicht die kritische Größe erreicht, ab der auf eine Erosion des sämtliche Schattierungen des herrschenden Blockparteienkartells verkörperten Linksliberalismus gehofft werden kann. Sie alle kennen die berühmte Definition Lenins über die revolutionäre Situation. Diese sei erreicht, wenn, Zitat, die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen, Zitat Ende. Dass wir von diesem Zeitpunkt noch um einiges entfernt sind, zeigt ein Vergleich zwischen Leipzig im Oktober 1989 und Dresden im Januar 2015. Der von Leipzig ausgehende Funke breitete sich mehr oder weniger lauffeuerartig in der gesamten DDR aus, führte zu einer vollständigen Delegitimierung der politischen Klasse und mündete schließlich im 9. November. Demgegenüber gelang es den derzeit in Politik und Medien herrschenden, die sich im Wesentlichen auf Dresden beschränkende Oppositionsbewegung Pegida, nach einem anfänglichen Zaudern und einer sehr erfreulich zu beobachtenden Nervosität bei der Wahrheitspresse, mit den altbewährten Techniken Phase 1 totschweigen, Phase 2 diffamieren, Phase 3 spalten, jedenfalls vorläufig an weiterem Erfolg zu hindern. Das ist nur dadurch erklärbar, dass der sich in Pegida niederschlagende Protest gegen die Klasspolitik von der Mehrzahl der Bundesbürger nicht oder nur zum Teil mitgetragen wird. Der Pegida-Demonstrant schwimmt eben unter den Deutschen, insbesondere unter den korrumpierten Wohlstandswestdeutschen, nicht, jedenfalls noch nicht, wie der Fisch im Wasser. Er muss mit Verdrießen feststellen, dass Cem Özdemir, Joachim Gauck, Marietta Slomka und die anderen Nordatlantikversteher im Volk offensichtlich noch nicht die Antipathien auslösen, die seinerzeit zu dem verdienten Abgang von Erich Milke, Hans Modrow, Karl Eduard von Schnitzler und den anderen Helden des Sozialismus geführt haben. Dieser Befund ist im Übrigen nicht nur verdrießlich, er ist auch erstaunlich. Birgt doch die BRD im Vergleich zur DDR das für die Deutschen wesentlich höhere existenzielle Gefährdungspotenzial. Während sich nämlich der von den Russen installierte Pankower Unrechtsstaat darauf beschränkte, die Mitteldeutschen ihrer Freiheit zu berauben, einzumauern und viele von ihnen ins Gefängnis zu werfen, ist die BRD derzeit dabei, einen groß angelegten Bevölkerungsaustausch zu bewerkstelligen und damit den demokratischen Souverän, den verfassungsrechtlichen Träger elementarer Rechte und Grundrechte des Grundgesetzes, nämlich das deutsche Volk, abzuschaffen. Wie die historische Entwicklung nach 1989 gezeigt hat, gab es für die Mitteldeutschen ein Leben nach dem früheren FDJ-Funktionär Honecker. Ob es für die Bundesdeutschen ein Leben nach der früheren FDJ-Funktionärin Merkel und ihren mutmaßlichen Nachfolgern geben wird, ist derzeit offen. Als Zwischenergebnis, das nicht befriedigen kann, muss somit festgehalten werden, dass das metapolitische Fundament der politischen Klasse der Bundesrepublik zwar an einigen Stellen bröckelt, von einem kurz bevorstehenden Zusammenbruch des herrschenden Linksliberalismus aber keine Rede sein kann. Ich komme nun zu drittens, die parteipolitische Sackgasse. An Versuchen nationalkonservativer Kräfte, die Fehlentwicklung Deutschlands seit 1949 mit dem Instrument einer politischen Partei zu bekämpfen, hat es in der Vergangenheit nicht gefehlt. Lässt man die Geschichte dieser politischen Parteien vor seinem geistigen Auge Revue passieren, kommt man allerdings kaum um die Feststellung herum, dass der dort betriebene enorme Aufwand in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zu dem Ergebnis steht. Von dem Gründungsparteitag der Sozialistischen Reichspartei SRP am 2. Oktober 1949 bis zu den Verwerfungen der Alternative für Deutschland AfD in den vergangenen Monaten zieht sich eine über 65-jährige Spur politischer Misserfolge, die auch nicht durch den Hinweis aufgehübscht werden kann, dass für einzelne Zeitfenster Mandate auf parlamentarischer Ebene errungen werden konnten. Fakt bleibt, dass, um nur die wichtigsten Namen zu nennen, weder NPD noch Republikaner noch AfD in den vergangenen Jahrzehnten irgendeine nennenswerte und nachhaltige Kraft entwickeln konnten, um der fatalen Entwicklung deutscher Nachkriegsstaatlichkeit zu dem heutigen seinsvergessenen postdeutschen Deutschland, ein Begriff des italienischen Philosophen Angelo Bolaffi, in die Speichen zu greifen. Die beiden heute zusammen 83 Jahre alten Parteien NPD und Republikaner konnten jeweils nur für allenfalls 5 bis 10 Jahre nennenswerte Wahlerfolge verzeichnen. Nach dieser kurzen Phase treiben die Republikaner seit langem als Totenschiff auf dem Meer der Bedeutungslosigkeit. Die NPD hingegen, die nach Feststellung des Bundesverfassungsgerichts auf allen Ebenen, insbesondere auf Leitungsebene bis hinauf in den Parteivorstand, mit Mitarbeitern des Bundesamtes für Verfassungsschutz durchsetzt war und ist, figuriert heute bar jeder echten Wahlchance als eine Art Politzombie. Diesen zu verbieten wäre schon deswegen unklug, weil man eine solch herrlich ungefährliche, de facto aus dem politischen Jenseits heraus operierende Partei immer noch gut dafür Reste verwerten kann, um den braven Michel vor den rechten Schmuddelkindern zu warnen. Die AfD schließlich steht schon nach circa 2,5 Jahren Parteiexistenz vor der Spaltung, jedenfalls vor internen Zerreißproben, die wenig Hoffnung machen, dass die Partei mit einem profilierten, also nicht verwässerten Programm ihre bisherigen Wahlerfolgsserie fortsetzen kann. Ungeheure Energien, menschlich oft bewundernswürdiger Idealismus und letztlich auch Unmassen an Geld, all das ist in diesen Hamsterrädern der parteipolitischen Erfolglosigkeit nutzlos verpufft. Die Karawane des bundesdeutschen Elends ist unbeeinflusst von diesen kurz aufflackernden bengalischen Lichtern stets weitergezogen. Bei der Beantwortung der Frage, warum das so ist, warum also das Instrument der politischen Partei bei der Veränderung des Status quo bislang versagt hat, stehen aus meiner Sicht 3 Gesichtspunkte im Vordergrund. Zunächst erweist sich die politische Partei schon von ihrer juristischen Konstruktion her als strukturell wenig geeignetes Oppositionsinstrument. Denn alle Wege, über parlamentarische Erfolge zu politischer Macht zu geraten, sind in der Bundesrepublik vollständig okkupiert durch das herrschende parteipolitische Kartell von der CSU bis zu den Grünen. Entgegen der hehren Verfassungslage, wonach die Partei bei der politischen Willensbildung des Volkes mitwirkt, Artikel 21 Grundgesetz, besteht diese Möglichkeit für echten parteipolitischen Wettbewerb, also auch für die Möglichkeit, mittels einer neu gegründeten Partei das herrschende Parteienoligopol von außen wirkungsvoll anzugreifen, tatsächlich nicht. Denn sämtliche Einrichtungen, die für eine Einflussnahme auf das Wahlvolk relevant sein könnten, von den Rundfunkräten der Zwangsgebührenmedien über Zeitungsredaktionen, Kirchentage, Richterwahlausschüsse, Ethikbeiräte, Institutionsausschüsse, NGO-Vorstände etc. etc. bis hinunter zu dem letzten Abwasserzweckverbandsposten in der niederbayerischen Pampa, sind ausnahmslos durch Repräsentanten der etablierten politischen Parteien besetzt. Und diese haben naturgemäß wenig Interesse daran, die weitgehend inzestuösen Vergrustungen dieser Pfründewirtschaft durch die Eröffnung eines echten parteipolitischen Wettbewerbs aufzubrechen. Ein solches faires parteipolitisches Ringen um den besten Weg für das Gemeinwesen wurde und wird also stets nur vorgetäuscht. Es gehört zu den Ammenmärchen, die Schülern im Gemeinschaftskundeunterricht ungestraft aufgetischt werden können. Hierdurch soll die weit verbreitete Illusion erhalten werden, dieser Staat könne sich quasi durch eine parteipolitische Blutauffrischung von innen her erneuern. Tatsächlich hat es in den 66 Jahren staatlicher Existenz der Bundesrepublik nur eine einzige Parteineugründung gegeben, die erfolgreich geblieben ist. Nämlich diejenige, Sie wissen es, der Grünen. Das grüne Erfolgsgeheimnis widerspricht aber keineswegs der vorangegangenen Analyse. Denn die Grünen standen und stehen nicht in Opposition zu dem Anything Goes des bundesdeutschen Liberalismus, ganz im Gegenteil. Sie empfinden sich, und das zu Recht, auf allen Feldern, auf denen dieses Land und dieses Volk zugrunde gerichtet wurde und wird, als die Speerspitze des Fortschritts und treiben, getragen von einem alles zerbröselnden, einer europäischen Kulturnation unwürdigen Zeitgeist, die anderen Politkatalysten ideologisch vor sich her. Damit ist auch historisch bewiesen, dass eine neue politische Partei, der es an einem nennenswerten kulturellen Unterbau jenseits der Parlamente fehlt, von vornherein als Oppositionskraft chancenlos bleiben muss. Zweitens. Sodann sind politische Parteien in der Regel von einem soziologischen Webfehler gekennzeichnet, der bereits auf der personellen Ebene verhindert, dass mit wenigen Ausnahmen, die die Regel bestätigen, die richtigen Leute an die richtige Stelle geraten. Ich spreche von der charakterlichen Negativauslese bei der Besetzung parteipolitischer Führungspositionen. Robert Michels und Gustave Le Bon haben schon vor über 100 Jahren präzise beschrieben, welchen Menschentypus die Massendemokratie nach oben spült. Rhetorisch Begabte mit einer sonoren Stimme und einem vorteilhaften, für die weibliche Wählerschaft möglichst erotisch interpretierbaren Äußeren, ausgestattete Männer, denen es an eigenem Denkvermögen und staatsmännischer Weitblick gebricht, die aber die nötige Eitelkeit, Abgebrühtheit und Intrigenkompetenz mitbringen, um sich einen ganzwöchigen Marathon des Politnomaden anzutun, der für jeden in sich ruhenden Menschen, der einen Beruf, eine Familie und eine Aufgabe hat, ein Graus wäre. Abhalten von Parteitagen, Absitzen von Gremienveranstaltungen, Heranbilden von Seilschaften, Sägen an Stühlen tatsächlicher oder gewähnter Konkurrenten, ununterbrochene Mobilitätsexistenz in Flugzeugen, Zügen und Autos, viel Lärm und wenig frische Luft. In einem Brief aus seinem Todesjahr 1920 resümierte Max Weber über die parteipolitischen Wirren am Anfang der Weimarer Republik, Zitat: Zur Wiederaufrichtung Deutschlands in seiner alten Herrlichkeit würde ich mich gewiss mit jeder Macht der Erde und auch mit dem leibhaftigen Teufel verbünden, wenn ich noch Politik triebe, nur nicht mit der Macht der Dummheit. Dass ich, wie Sie wissen, keinerlei Politik mehr treibe, hat seinen Grund vor allem darin, dass eine deutsche Politik zu machen so lange eine Unmöglichkeit ist, als von links und rechts Irrsinnige in der Politik ihr Wesen treiben können. Zitat Ende. Von Stefan Andres stammt das böse Wort von Politikern mit Spatzenhirnen und Hyänenherzen. Und Ernst Jünger notierte 1949 in den Strahlungen, Zitat: Die Charaktere der Typen, die den groben historischen Vorgang tragen, sind nach folgendem Rezept komponiert. Technische Intelligenz, Dummheit, Gutmütigkeit, Brutalität, zu je einem Viertel, das ist die Mischung, ohne deren Kenntnis man nie die Widersprüche der Zeit begreifen wird. Zitat Ende. Das war zwar auf die NS-Goldfasane gemünzt, trifft aber auch auf das aktuelle parteipolitische Personal zu. Tatsächlich gibt es, nach einem Wort von Michael Klonowski, Zitat, kein stärkeres Argument gegen diese Republik als den Menschenschlag, welchen sie als sogenannte Wortführer verlässlich hervorbringen. Zitat Ende. Diese Beobachtungen beziehen sich aber nicht nur auf die herrschende politische Klasse, sie finden auch Anwendung auf oppositionelle Parteien, die denselben Vorgaben des Parteiengesetzes zu entsprechen haben und die, je länger, desto stärker, denselben soziologischen Gesetzmäßigkeiten unterliegen. Den dritten Grund für die Erfolglosigkeit der Parteien auf der Rechten sehe ich darin, dass Parteineugründungen in der Regel spontan aus einem aktuellen Anlass heraus, bei den Republikanern war es der von Franz Josef Strauß eingefehlte Milliardenkredit an die DDR, bei der AfD war es die Merkel'sche Euro-Rettungspolitik, also aus einem aktuellen Anlass heraus und damit, bildlich gesprochen, auf der grünen Wiese, ohne jedes metapolitische Fundament und ohne eine vorherige Erschließung der erforderlichen medialen und kulturellen Netzanschlüsse erfolgen. Bar jeder Bodenhaftung, ohne ein klar strukturiertes Personal- und Finanztableau und in der Regel ohne ein hinreichend präzisiertes Programm, stürzt man sich dann, ohne zuvor die metapolitischen Hausaufgaben gemacht zu haben, in ein Wahlabenteuer nach dem anderen. Dabei profitiert man zunächst von dem Neue-Besen-Kehren-Gut-Effekt und der Sehnsucht vieler Bürger nach einer unverbrauchten politischen Kraft. Kaum ist dabei diese von Anfangserfolgen geprägte Protestphase vorbei, gerät man in einem vermeintlichen Konsolidierungsprozess in die mühende Ebene, bei der Inhalte häufig verwässert werden und eine scharfe Konturierung der Partei insgesamt und der Beliebigkeitsfloskeln leidet. Charismatische Figuren, die diesen Erosionsprozess durch die Ausstrahlungs- und Überzeugungskraft ihrer Person entgegenwirken könnten, sind auf der Rechten stets Mangelware geblieben. Kein Mangel herrscht indes an mediokren Funktionären und ihrem zwanghaften Trieb zur vermeintlich besseren Etablierung der eigenen Partei, Berührungsflächen mit dem herrschenden System herzustellen und Distanzierungsbekenntnisse darüber abzulegen, was man alles nicht sei und von wem man bitteschön unter den Linden nicht gegrüßt werden möchte. Durch diese falsche Klugheit wächst allmählich jenes politische Karies heran, bei der nach und nach alle Zähne, die den Etablierten gefährlich werden könnten, von selbst herausfallen. Das Ende vom Lied sind dann Zerstörung des eigenen Profils, personelle Zerwürfnisse, massenhafte Parteiaustritte, Abspaltung und der Sturz in die politische Bedeutungslosigkeit. Viele idealistisch motivierte Bürger, insbesondere junge Deutsche, die mit Optimismus in die Partei eingetreten waren und sich dort häufig unter Inkaufnahme nicht unerheblicher persönlicher Opfer engagiert haben und die dann ein solches Desaster erleben, sind für den Rest ihres Lebens bedient und damit für den aktiven Kampf für eine Wiedererlangung deutscher Souveränität und Freiheit endgültig verloren. Als Fazit kann festgehalten werden, dass das Instrument der politischen Partei zur Erlangung widerständiger Ziele unter keinen Umständen die erste und schon gar nicht die alleinige Wahl darstellen kann. Das schließt nicht aus, dass Wahlantritte im Rahmen eines ausgefeilten metapolitischen Gesamtkonzepts im Einzelfall sinnvoll sein können. Dabei verhält sich die metapolitische Vorarbeit einerseits zu der Wahlteilnahme andererseits wie der Pflug und die Sämaschine einerseits zu dem Mähdrescher, dem Ladewagen andererseits. Ernten kann nur derjenige, der zuvor den Boden bereitet und gesät hat. Alles andere ist Wunderglaube, der in der Politik nichts zu suchen hat. Es ist gerade das Verdienst der Pegida-Spaziergänge, es ist das Modell Dresden, das verdeutlicht hat, was diejenigen, die in diesem Lande das Wetter machen, viel mehr fürchten als Stimmzettel einwerfen. Den flutartigen Anstieg eines lautlosen bzw. auf wenige markante Redebeiträge und Plakatmotti verdichteten Protestes, den von Woche zu Woche wachsenden Mut der Bürger und das Zutrauen in die eigene Kraft, das Schwinden des medialen Diffamierungsvermögens, das Zerplatzen der politisch korrekten Sprechblasen und eine deutsche Wortergreifung in luthersker Tonlage. Die Verweigerung des Dialogs mit dem offiziösen Politkartell, den endgültigen Bruch der Resonanzachse zwischen der etablierten Politik und weiten Teilen der Bevölkerung, das Auftauchen der ersten BRD-Kerenskis und schließlich die vollständige Zerbröselung der eigenen Machtfassade. Kommen nun viertens zu Chancen und Grenzen erfolgreicher metapolitischer Arbeit. Einer unserer größten Dichter, Friedrich Hölderlin, hat von den Deutschen gesagt, sie seien tatenarm und gedankenvoll. Konkreter auf unser heutiges Thema bezogen, bezeichnete der Staatsrechtler Rudolf Smet angesichts des Weimarer Chaos 1928 als die beiden Hauptmängel der Deutschen, Zitat, unpolitische Staatsenthaltung und ebenso unpolitische Machtanbetung. Sie sind zwei Seiten derselben Sache. Es ist die innere Unsicherheit dem Staat gegenüber, die so zwischen Unter- und Überschätzung des Staates schwankt. Zitat Ende. Angesichts dieser nüchternen Beschreibungen über die politischen Wesenszüge der Deutschen ist es vielleicht zuerst einmal wichtig zu erläutern, was Metapolitik nicht sein sollte. Es geht nicht um die Scheu vor der Härte der politischen Auseinandersetzung. Es geht nicht um eine Form des Rückzugs in eine bequeme und irrelevante Zone. Es geht nicht um die Flucht aus dem öffentlichen Raum in den Elfenbeinturm. Und es geht bei Metapolitik auch nicht um abgehobene Glasperlenspiele oder chronische Seminaritis ohne Realbezug. Tatsächlich wird jeder, der auf dem vermieteten metapolitischen Gelände schon länger aktiv ist, bestätigen können, dass dort bisweilen mit wesentlich härteren Bandagen gekämpft wird als bei Demos, dass es dort, wenn auch heute in der Regel nur elektronisch, häufig mehr staubt als auf der Straße. Beides, plakatives Bekenntnis nach außen und die spitze Feder, die versucht, weiteres geistiges Terrain zu erobern, habe ich im Übrigen noch nie als Gegensätze verstanden. Ganz im Gegenteil. Sie können sich hervorragend ergänzen, jedenfalls dann, wenn auf der Straße nicht nur Aktion, sondern auch Verstand und am Schreibtisch nicht nur Klugheit, sondern auch Tatendrang walten. Eine Gefahr, die ich schon eher für berechtigt halte und der wirksam begegnet werden muss, ist ein auf metapolitischer Ebene nicht selten überbetonter Intellektualismus, der Wirkungskraft und Wert des Unbewussten ebenso vernachlässigt wie die Gefühls- und Willenskräfte des Lesers oder Zuhörers. Eine solche Kopflastigkeit und Wissenschaftsgläubigkeit verkennt, dass der Mensch, wie Ernst Nolte einmal klassisch formuliert hat, Zitat, im Kern kein kalkulierendes Wesen ist. Er ängstigt sich um seine Existenz, er fürchtet die Zukunft, er empfindet Hass gegen seine Feinde, er ist bereit, sein Leben zu opfern, wenn es ihm um eine große Sache geht. Im Alltag mag Politik eine Sache des Interessenkalküls und des Interessenausgleichs sein. Sobald aber Ungewöhnliches und Bedrohliches eintritt, sind für zahlreiche Menschen Emotionen weit wichtiger als Interessen. Auch wenn diese Emotionen nur in seltenen Fällen den vorgestellten oder vorstellbaren Interessen direkt entgegengesetzt sind. Empörung, Zorn, Trauer, Hass, Verachtung, Angst, aber auch Enthusiasmus, Hoffnung, Glaube an eine große Aufgabe. Zitat Ende. Neben der ohne Zweifel wichtigen Vermittlung von Wissen und der Heranbildung politischer Urteilskraft bleibt es daher zentrale Aufgabe metapolitischer Arbeit, die in der öffentlichen Atmosphäre ständig präsenten Emotionen und Subjektivismen zu bündeln und einem sinnvollen Tätigkeitsgebiet zuzuführen. Ist man sich über diese natürlichen Grenzen im Klaren eröffnen sich die Chancen einer erfolgreichen metapolitischen Beackerung quasi von selbst. Zur Verdeutlichung gestatten Sie mir bitte folgende 5 Punkte, die mir dabei besonders wichtig erscheinen, in den Vordergrund zu rücken. Erstens, Mut zur Setzung eigener Themen. Zweitens, Kampf um die Sprache. Drittens, Kampf um die Köpfe. Viertens, Mut zur Provokation. Fünftens, Ende der Distanzeritis. Dazu im Einzelnen. Erstens, Mut zur Setzung eigener Themen. Eine intellektuelle Rechte, die ernst genommen werden will, muss die Kraft entwickeln, die Themen, auf die es ankommt, ins Zentrum ihrer politischen Arbeit zu stellen. Dabei muss zunächst der Schleier des Informationsnebels dieser Republik gelüftet werden. Es geht nicht um Vogelgrippe oder die Lauterkeit von Sepp Blatter, und es geht auch nicht um die Frage, ob in Stuttgart ein Bahnhof und wann in Berlin ein Flughafen gebaut wird. Es geht überhaupt nicht um die Glühwürmchen-Themen des medialen Betriebs. Es geht um die Frage, die in unserer Diktatur des Belanglosen von Politik und Medien nie gestellt wird. Nämlich die Frage, ob die Deutschen und die anderen europäischen Völker, die diesen Kontinent einst zu einer einsamen Kulturblüte geführt haben, das ihnen zugedachte Schicksal, spätestens zur Mitte des 20. Jahrhunderts zur Minderheit im eigenen Land zu werden und am Ende dieses Jahrhunderts endgültig zu verschwinden, abwenden oder nicht abwenden. Außenpolitisch bedeutet dies die Rückgewinnung einer deutschen und europäischen Souveränität und die Beendigung der amerikanischen Besatzung. Innenpolitisch ist nichts wichtiger, als dass der demokratische Souverän, das von der Priesterherrschaft der Intellektuellen seit Jahrzehnten bevormundete Volk, wieder selbst darüber bestimmt, ob es wirklich den Weg ins ethnische Nirvana gehen will, den Claudia Roth, Heribert Brandl und die anderen von pathologischem Hass auf das eigene Volk befallenen Figuren für die Deutschen vorgesehen haben. Für eine solche Rückgewinnung der demokratischen Souveränität sind die Voraussetzungen heute besser denn je. Denn die Schere zwischen der Wirklichkeit und dem, was die Medien hierüber berichten, klafft immer weiter auseinander. Der sich zurzeit stark beschleunigende Wandel von der massenmedialen Frontalbelehrung via Fernsehen, Radio und Zeitung zu einem mikromedialen Kapillarsystem aus Netzseiten, Internet-TV, Webblogs und den anderen modernen elektronischen Verbreitungswegen eröffnet für eine erfolgreiche metapolitische Themensetzung, für die Aufbereitung eines positiven Meinungsklimas und auch für die Auslösung flächendeckender Kampagnen neue Möglichkeiten. Zweitens, Kampf um die Sprache. Konfuzius sagt, ein Volk, das seine Sprache verliert, wird bald auch seine Freiheit verlieren. Und von Schopenhauer stammt das schöne Wort, wonach der Stil die Physiognomie des Geistes sei. Wenn beides richtig ist, dann sind die Deutschen heute so unfrei und geistig so deformiert wie noch nie in ihrer Geschichte. Der etablierte Neusprech, das über alle Kanäle und Leitmedien unablässig transportierte Gerede von der bunten und alternativlosen Republik, von Vielfalt statt Einfalt, von Weltoffenheit und Toleranz, von multikultureller Bereicherung bis hin zur Willkommenskultur und wie die anderen tantenhaften Sprechblasen alle heißen. Dieser Orwellsche Neusprech hat mittlerweile einen wahrhaft surrealen Abstand zur Wirklichkeit, zu der Welt, in der die Bürger leben, erreicht. Wie Manfred Kleiner-Hartlage in seiner nicht genug zu lobenden Pionierarbeit »Die Sprache der BRD« herausgearbeitet hat, atmet diese Sprache polemischen Charakter, den man schon daran erkennen kann, dass man nicht versucht, den Andersdenkenden in der Sache zu widerlegen, sondern ihm als Person die Artikulationsmöglichkeiten zu verbauen. Zitat: Man will nicht Recht haben, man will nur Recht behalten. Dabei beschränkt man sich in geistig steriler Zensorenmanier darauf, die Unvereinbarkeit der nonkonformen Positionen mit der herrschenden Ideologie darzulegen. Dies aber nicht in Gestalt einer nüchternen Analyse und Kritik, sondern in einer Sprache, deren Funktion darin besteht, den Andersdenkenden intellektueller, psychischer oder moralischer Defizite zu bezichtigen und ihn als öffentlichen Feind zu markieren, um seinen Ausschluss aus dem veröffentlichten Diskurs weiterhin zu rechtfertigen. Zitat Ende. Das herrschende intellektuelle Establishment gründet seine Macht also schon lange nicht mehr auf bessere Argumente, sondern auf semi-mafiöse Methoden und Intrigenspiele in Politik, Medien, Wissenschaft und Kulturbetrieb. Es ist daher aus meiner Sicht nichts wichtiger, als dass diese elektronische und papierne Propaganda als das entlarvt wird, was sie ist, nämlich eine Kampfsprache der Herrschenden, die viel von Dialog reden, aber mit dem politischen Widerstand wohlweislich keinen Dialog führen, sondern stattdessen Tabuzonen errichtet haben, in denen drängende politische Probleme vielstimmig beschweigt werden. Eine sprachmächtige Wortergreifung, die Ross und Reiter nennt und die gezielt diese Tabuzonen und Sprechverbote im Autobahn geht gar nicht Deutschland unterläuft, zählt daher nach meiner Einschätzung zu einem der zentralen Strategeme für eine Rückgewinnung politischer Handlungsfähigkeit. Drittens, Kampf um die Köpfe. Gelänge eine solche rechte Wortergreifung, könnte dies die intellektuelle Attraktion des eigenen Denk- und Lebensstils binnen kurzem entscheidend befördern. Es entstünde dann die geistige Unruhe, die Voraussetzung für jeden fruchtbaren Neuanfang ist und die diesem seit Jahrzehnten von Pseudodebatten geprägten Land so bitter fehlt. Geistige Attraktion wiederum ist die wesentliche Voraussetzung dafür, den Kampf um die Köpfe zu gewinnen. Was diesen Punkt anbelangt, bin ich übrigens durchaus zuversichtlich. Denn noch nie in dem vergangenen Halbjahrhundert waren junge Linke so dumm, so unbelesen und so hedonistisch wie heute. Auf der Rechten hingegen ist inzwischen eine bemerkenswerte Anzahl junger Deutscher zu beobachten, die sich gezielt der Vermassung und den immer schaler werdenden Verlockungen der Konsumindustrie entzogen haben, die hart an sich arbeiten und deren Wert und geistige Kraft in dem Maße zunehmen wird, wie sich die äußeren Verhältnisse zuspitzen. Tatsächlich hat dieses Land nichts mehr nötig als eine solche neue Generation, die sich dem Machtanspruch der Moderne entzieht, die ab Origine frei und unabhängig denkt, die sich gegenüber den ideologischen Anmaßungen ihrer Zeit, ihr Selbstbewusstsein, ihre Skepsis und ihre Widerstandsfähigkeit bewahrt und dann nach diesen Prinzipien vorsichtig, unnachgiebig und mit einem gesunden Mangel an Kompromissbereitschaft handelt. Viertens, Mut zur Provokation. In einer Republik, in der alles und jedes zerredet wird, in der die Schwafelzone unbeschreibliche Ausmaße angenommen hat, können metapolitische Erfolge nur diejenigen erzielen, die gegen den Strom schwimmen und die Orte meiden, an denen die verbale Zersetzungsindustrie am Werke ist. Die Diskussion ist die Visitenkarte, mit der reißt der Tod, will er nicht erkannt werden und inkognito bleiben, sagt Donoso Cortés, und niemand kann uns zwingen, an eine der vielen hohlen Debatten des Landes mitzuwirken und uns dadurch dem Verdacht auszusetzen, als füge sich die national-konservative Ideenwelt, der deutsche Gedanke, in irgendeine die Gegensätze umfassende und daher relativierende Synthese des herrschenden Systems ein. Wer das missachtet und freiwillig die Nähe zu den Räumen sucht, in denen der Pawlowsche Zweibeiner auf den offiziösen Neusprech konditioniert wird, darf sich nicht wundern, wenn er dort von den Spinnweben eines von vornherein abgekarteten Diskurses eingesponnen und am Ende marginalisiert wird. Das wurde zuletzt am 18. Januar 2015 deutlich, als sich die wackere Pegida-Frontfrau Katrin Oertel von Günther Jauch in dessen Talkshow geradezu lehrbuchartig abfrühstücken ließ. Wer sich so zerlegen lässt, hat noch nicht begriffen, dass die Talkshows einer der wichtigsten Herrschaftsmittel im real existierenden Liberalismus sind. Diese Schauveranstaltungen sind dazu da, echte und freie Gespräche zwischen unabhängig denkenden Menschen zu verhindern und nach außen dem Zuschauer, wie Klonowski das so schön ausgedrückt hat, Zitat, die roten Linien aufzuzeigen, bei deren Überschreitung die hiesigen Diskurslinienrichter aufgeregt mit dem Fähnchen wedeln. Zitat. Eine Talkshow hat mit dem Zauber eines Zwiegesprächs unter Selbstdenkern so viel zu tun wie ein Pornofilm mit einer echten Liebesbeziehung. Tatsächlich ist, wie Boto Strauß in seinem legendären Boxgesang aus dem Jahre 1993 formuliert hat, Zitat, das Regime der telegratischen Öffentlichkeit, die unblutigste Gewaltherrschaft und zugleich der umfassendste Totalitarismus der Geschichte. Es braucht keine Köpfe rollen zu lassen, es macht sie überflüssig. Es kennt keine Untertanen und keine Feinde, es kennt nur Mitwirkende, Systemkonforme. Folglich merkt niemand mehr, dass die Macht des Einverständnisses ihn missbraucht, ausbeutet, bis zur Menschenunkenntlichkeit verstümmelt. Zitat Ende. Um sich dieser Macht des Einverständnisses, diesem Einbau in den satten Diskurs zu entziehen, erscheint mir der gezielte Regelverstoß, die geplante Provokation in vielen Fällen die einzige aussichtsreiche Methode für die rechtsintellektuelle Position Aufmerksamkeit zu gewinnen und dann Gehör jedenfalls bei den hellen Köpfen zu finden. Die Provokation ist nach Götz Kubitschek, Zitat, oft das einzige Mittel der Schwachen. Wer über Machtmittel verfügt, der drückt, was er möchte, einfach durch, erzählt, was er möchte, einfach auf allen Kanälen. Wer keine Macht hat, bereitet sich lange und gründlich vor, studiert die Reflexe des Medienzeitalters und erzwingt durch einen Coup öffentliche Wahrnehmung. Unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Nicht ein Mitreden, sondern eine andere Sprache. Nicht der Stehplatz im Salon, sondern die Beendigung der Party. Zitat Ende. Es ist gerade das Privileg der Jugend, erst recht einer Jugend, der man jegliche Ideale vorenthalten hat und der man jetzt auch noch die Heimat nehmen will, gegenüber den Protagonisten der freiheitlichen Verlogenheit frech und provokant aufzutreten. Was wir wirklich nicht brauchen, ist Ehrfurcht vor den schneeweißen Haaren der 68er-Generation. In dem kafkaesken Wartesaal, in dem die zaudernden Deutschen sich von den offiziösen Lautsprechern betösen lassen, kommt stattdessen der Rolle des Störenfrieds, des Spielverderbers, des Nicht-Einverstandenen eine ganz maßgebliche Bedeutung zu. Durch spektakuläre Aktionen und einprägsame Bilder, wie sie etwa von der konservativ-subversiven Aktion oder der identitären Bewegung vorexerziert wurden, kann überhaupt erst wieder der Boden bereitet werden, auf dem metapolitisch gesät und dann politisch geerntet werden kann. Fünftens, Ende der Distanzeritis. Nichts kennzeichnet die geistige Unfreiheit in diesem Lande mehr als die Furcht des Bürgers, sich durch das Äußern seiner Ansichten zu isolieren. Diese Angst, sich zu isolieren, wird nur noch übertroffen von der Urangst, bei eigenen Wortmeldungen Beifall von der falschen Seite zu erhalten. Um diese Urangst am Kochen zu halten, arbeiten ganze Heerscharen staatlich alimentierter Entlarvungsadvokaten daran, ein vermeintliches Näheverhältnis zu konstruieren zwischen kritischen Meinungen über die Realitäten hierzulande einerseits und einem braun in braun gemalten Potjemkinschen Tal der Aussätzigen andererseits. Da sich verständlicherweise niemand, der im Leben steht und etwas zu verlieren hat, in der Nähe eines solcher Art kontaminierten Schmuddelterrains wiederfinden will, funktioniert bei den allermeisten Bürgern ein mentales Frühwarnsystem, bei dem man schon von vornherein Interesse für Themen unterdrückt, bei denen man mit den falschen Leuten in Zusammenhang gebracht und sozial geächtet werden könnte. Diese leise Treterei, dieses zwischenzeitlich elektronisch beschleunigte und strafrechtlich verschärfte Denunziantentum hat die Bundesrepublik schließlich zu dem Land werden lassen, in dem nach einer klassischen Formulierung von Günter Maschke, Zitat, jeder zum Verfassungsfeind des anderen werden kann. Zitat. Sind diese gedankenpolizeilichen Metaregeln schon in Anwendung auf den einzelnen Normalbürger undemokratisch, verfassungswidrig und eines freien Landes unwürdig, so berauben sich rechtsoppositionelle Gruppierungen, die von solchen Distanzierungs- und Abgrenzungsgelüsten befallen werden, von vornherein jener Schlagkraft, die in der Auseinandersetzung mit dem linksliberalistischen Herrschaftsagglomerat unverzichtbar ist. Hier wurden und werden auf der Rechten unverzeihliche Fehler gemacht, die ganz wesentlich für ihre Schwäche verantwortlich sind. Herrscht auf der Linken trotz vieler Gegensätze nach außen eine Kultur der Solidarität, so ist die Rechte häufig geprägt von einer Kultur der Selbstdenunziation. Manfred Kleiner-Hartlage spricht in einer aktuellen Analyse zu Recht von einer Kultur des Verrats im rechten Lager. Zitat: Die Schwäche der Rechten hat etwas mit ihr selbst zu tun. Die meisten ihrer Bewegungen, Klammer auf Pegida, Klammer zu, Parteien, Klammer auf AfD, Klammer zu, und Publikationen, Klammer auf Junge Freiheit, Klammer zu, distanzieren sich schon routinemäßig von rechtem oder rassistischem Gedankengut, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass Begriffe wie rechts und rassistisch Kampfbegriffe ihrer Gegner sind, mit denen die Vertretung der Interessen des eigenen Volkes verteufelt werden soll. Sie wetteifern geradezu in dem vergeblichen Bemühen, die entsprechenden Etiketten dadurch selbst loszuwerden, dass sie sie dem ideologisch Verwandten, womöglich nur um Nuancen weiter rechts stehenden Geistesverwandten, aufkleben. Selbstverständlich ohne den erhofften Judaslohn, nämlich die Zulassung zu den meinungsbildenden Eliten jemals einzustreichen. Es handelt sich um Appeasement im verächtlichen Sinne des Wortes, um den Versuch, das Krokodil zu füttern, in der Hoffnung, selbst als Letzter gefressen zu werden. Und stets ist man aufs Neue überrascht, dass selbst diese schäbige Minimalhoffnung enttäuscht wird. Zitat Ende. Wer sich immer noch bemüht um Eintrittskarten in das herrschende politische Kartell und sich bei diesen Bemühungen der Illusion hingibt, man werde zur Not auch am Katzentisch Teil an der Macht haben, verkennt die Vergrustungen dieses Staates, der aus sich heraus unter keinen Umständen mehr reformierbar ist. Wer in überheblicher Manier viel von einem tatsächlichen oder auch nur imaginierten Narrensaum redet, ist selbst ein Narr, der die Salamitaktik des politischen Gegners befördert. Wer über jedes hingehaltene Abgrenzungsstöckchen springt, bestätigt damit nur seine eigene politische Unterlegenheit gegenüber dem Stöckchenhalter. Er erkennt dessen Spielregeln an und begibt sich damit freiwillig auf ein Spielfeld, das der Stöckchenhalter zuvor so angelegt hat, dass ein Sieg oder auch nur ein geringfügiger Geländegewinn für den Distanzierungsakrobaten von vornherein ausgeschlossen ist. Wer nicht in der Lage ist, den Hauptfeind, den die europäischen Völker zersetzenden Liberalismus, zu erkennen und alles zu tun, was diesen schwächt, der sollte sich aus der Sphäre des Politischen heraushalten und sich besser von seiner Großmutter die Fabel von den zwei Mäusen vorlesen lassen. Es waren einmal zwei Mäuse, die lebten miteinander in bitterer Feindschaft und taten sich gegenseitig alles Böse an. Eines Tages fraß die Katze eine der beiden Mäuse. Die andere war hoch erfreut und fühlte sich zu einem persönlichen Dankbesuch bei der Katze verpflichtet. Bei dieser Gelegenheit wurde sie auch gefressen. Wenn diejenigen, die sich der deutschen Nation verpflichtet fühlen und an eine Zukunft der Deutschen in ihrer angestammten Heimat glauben, politisch erfolgreich sein wollen, dann muss diese Distanzeritis, dieses Denunziantentum, kleine Hartlage spricht von dieser Hierarchie des Spuckens und Bespucktwerdens, ganz schnell beendet werden. Und zwar nicht, wie Günter Maschke schon vor 15 Jahren formuliert hat, Zitat, weil es keine Unterschiede gäbe, sondern weil die falschen Leute dazu auffordern und man das außerdem nicht vor den Ohren des gemeinsamen Feindes tut. Zitat Ende. Ich komme zum Schluss. Metapolitik ist kein Zaubermittel. Sie ist aber ein unverzichtbares Instrument für einen politischen Klimawandel. Es geht um die Erzeugung von Flugstimmung in diesem Lande. Wie Konrad Lorenz bei seinen Forschungen über Zugvögel herausgefunden hat, wird der Zeitpunkt, an dem der Vogelschwarm von vielleicht 300.000 Tieren insgesamt abhebt, dadurch vorbereitet, dass einzelne Vögel unter Abgabe bestimmter Schnattergeräusche wenige Meter vom Boden abheben, um dann sogleich wieder zu landen. Bei der nachfolgenden Wiederholung desselben Vorgangs heben auch die neben diesen Pioniervögeln stehenden Tiere ab und kehren dann wieder zur Erde zurück. Dieser die Flugstimmung erzeugende Prozess zieht im wahrsten Sinne des Wortes nach und nach seine Kreise und wiederholt sich bis zu 10-mal, bis zu dem faszinierenden Moment, an dem plötzlich kein Vogel mehr zur Erde zurückkehrt, sondern stattdessen der ganze Schwarm gen Himmel fliegt und sich auf die Reise macht. Auf die metapolitische Ebene übertragen bedeutet dies, mitreißendes Vorbild zu sein, ist für denjenigen, der seine Landsleute für die Nation gewinnen will, viel wichtiger als Recht zu haben. Es geht um kulturelle Attraktion, um ein neues Lebensgefühl jenseits der Irrwege unserer Zeit. Dabei nützt es nichts, wenn man, um im Vogelbild zu bleiben, als politischer Aktivist alleine aufsteigt und davonfliegt, ohne den am Boden Verharrenden mitzunehmen. Politische Begabung zeigt sich vor allem in der Fähigkeit zu erkennen, an welchen Stellen der andere anders tickt und durch welche Überzeugungskraft, Empathie und emotionale Stärke bestehende Widerstände aufgebrochen werden können. Es geht darum, unter den Deutschen wieder so etwas wie geistige Gemeinschaft und seelische Verwandtschaft neu zu stiften. Angesichts der Verwüstungen, die lebensfremde Ideologien gerade in unserem Lande angerichtet haben, ist dies wahrhaft eine Kernarbeit, aber die muss getan werden. Gelingt es auf diese Weise, den metapolitischen Boden zu bereiten, bedarf es manchmal nur noch bestimmter, auslösender Momente. Am Horizont sich abzeichnende wirtschaftliche und/oder außenpolitische Krisenszenarien könnten das Establishment schnell vor Herausforderungen stellen, denen es nicht gewachsen ist. Solche Momente, solche Sprünge in der Geschichte lassen sich nicht erzwingen. Wir müssen aber für diesen Zeitpunkt gerüstet sein. Die Tugend fremdbestimmter Völker ist die Geduld bis zu dem Tage, an dem es nur noch eine Tugend gibt, nämlich diese Geduld zu verlieren. Vielen Dank.